Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Nehmen Sie bitte Platz, Monsieur. Vielen Dank, Madame. Sie haben mich sprechen wollen. Ja. Ich heiße Rastaud, Henri Rastaud. Mein Name sagt Ihnen sicher nichts. Nein. Ich wohne erst seit kurzem in Amiens und wir sind uns noch nie begegnet. Ja, Ihr Telefonanruf hat mich beunruhigt. Sie haben etwas von einer persönlichen, dringenden Angelegenheit gesagt. Richtig. Ist Rechtsanwalt Sivry im Hause? Ach so, Sie wollen meinen Mann sprechen. Ja, es tut mir leid. Ich fürchte, da müssen Sie später wiederkommen. Es ist kurz vor 6. Mein Mann ist noch in seinem Büro. Dass er nie vor 7 Uhr verlässt, ich weiß. Er hat immer bis spät gearbeitet. Schon früher. In Bordeaux. Sie kennen ihn von Bordeaux her? Ich bin gekommen, um Ihnen etwas über Ihren Mann zu erzählen. Über Pierre Sivry, als Sie ihn noch nicht gekannt haben, der in Bordeaux wohnte, bevor er Ihnen am Strand der Balearen begegnete. Es ist 4 Jahre her, dass Sie beide Ihre Ferien dort verbrachten. Hat es Sie nie gewundert, dass der junge Anwalt, zugelassen am Gericht von Bordeaux, nicht in seine Geburtsstadt zurück wollte? Dass er es vorzog, sich mit Ihnen in Paris niederzulassen, wo er niemanden kannte und Ihnen schließlich nach Amiens folgte, nachdem Ihr Vater verstorben war? Ich weiß, dass Pierre Bordeaux nicht mag. Er mag Bordeaux nicht? Oh, na ja, schon möglich. Hat er Ihnen von Micheline Rambert erzählt? Mein Mann hat mir nicht verheimlicht, dass er mit diesem Mädchen ein paar Monate verlobt gewesen war. Hat er Ihnen auch gesagt, warum er sie nicht geheiratet hat? Sie ist tot. Ein Autounfall, glaube ich. Wissen Sie, Madame, dass Ihr Mann vorbestraft ist? Pierre, sind Sie verrückt? Nein. Rechtsanwalt Sivry hat Ärger mit der Justiz gehabt. Sie lügen. Sie sollten ihn fragen, wie die arme Micheline Rambert gestorben ist. Wenn es Ihnen gelingt, ihm die Wahrheit zu entlocken, wird er Ihnen eine interessante Geschichte erzählen. Ich höre Ihnen nicht mehr zu. Er wird sie Ihnen selbst erzählen. Ihre Mutter sollte besser nicht erfahren, dass ihr Schwiegersohn rechtskräftig verurteilt worden ist. Ein solcher Schock für eine Frau, die jederzeit einen Herzanfall erleiden kann. Sicher, Sie selbst werden es ihr nicht sagen. Aber es wäre bedauerlich, wenn sie es von dritter Seite oder gerüchtweise erfahren würde. Ich verstehe langsam, worauf Sie hinaus wollen. Wirklich? Kein sehr feiner Job, den Sie da ausüben, Monsieur. Natürlich glaube ich Ihnen kein Wort von dem, was Sie mir erzählt haben. Aber ich würde einfach aus Neugier gern wissen, wie teuer Sie gegebenenfalls Ihr Schweigen einschätzen. Sagen wir, einfach Neugier halber natürlich, dass ich mich mit 400.000 Francs zufrieden geben würde. Geben Sie zu, das ist nicht teuer. Sie machen keine Umschweife. Denken Sie an die Gesundheit Ihrer Mutter. Denken Sie auch an den Ruf Ihrer Familie. Sie wissen, wie es zugeht in der Provinz. In ein paar Tagen könnte ganz Amiens auf dem Laufenden sein. Seien Sie still, Sie sind schamlos. Das sind schon 400.000 Francs, wenn man ein Vermögen besitzt wie Sie. Ein Tropfen Wasser. Hören Sie, ich werde Ihnen den Fall erleichtern. Es ist manchmal schwierig, einen so großen Betrag flüssig zu machen, ohne dass es auffällt. Daher bin ich bereit, 4 monatliche Zahlungen anzunehmen. 100.000 Francs jeden ersten Dienstag im Monat. Raus mit Ihnen! Sofort. Nur einen letzten Rat noch. Es würde besser sein, wenn Sie Ihrem Mann nicht von meinem Besuch erzählten. Bringen Sie ihn unter irgendeinem Vorwand dazu, Ihnen zu erzählen, wie Micheline Rambert zu Tode gekommen ist. Sie haben Angst. Wenn Sie ihn ins Bild setzen, könnte er versucht sein, unüberlegt gegen mich vorzugehen. Das sage ich ja gerade, Sie haben Angst. Unnötig, Ihnen zu sagen, dass ich meine Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. Im Falle, dass mir etwas zustoßen sollte, würden alle Regionalzeitungen innerhalb von 48 Stunden interessante Informationen über die Vergangenheit von Rechtsanwalt Civry erhalten. Ich werde morgen gegen 3 Uhr hier sein. So bleibt Ihnen genug Zeit, am Vormittag bei der Bank vorbeizugehen. Noch etwas Kaffee? Nein, danke, Chérie. Möchtest du noch welchen? Kleinen Schluck. Danke, danke. Du siehst schlecht aus heute Abend. Fühlst du dich nicht wohl? Es geht. Ein bisschen abgespannt ist alles. Du brauchst Ferien, hm? Wir könnten versuchen, früher abzureisen als vorgesehen. Aber nein. Unsere Zimmer sind für den nächsten Monat reserviert. Ich kann die paar Wochen warten. Auf jeden Fall solltest du dich ausruhen. Leg dich doch früh schlafen. Ich bitte dich, Pierre, lass das. Du siehst auch manchmal nicht blendend aus. Ist es nie vorgekommen, dass du mal müde warst? Zum Beispiel damals in Bordeaux? In Bordeaux? Natürlich. Warum sagst du das? Entschuldige, Chérie, es ist blöde. Ich weiß nicht, was ich plötzlich habe. Naja, ich kann es dir ja ruhig sagen. Ich habe heute Nachmittag Besuch gehabt. Besuch? Ja, eine frühere Pensionsfreundin, die ich aus den Augen verloren hatte. Sie wohnt jetzt in Bordeaux. Sie ist nur für ein paar Tage hier und ist zu mir gekommen, um ein bisschen zu schwatzen. Sie hat auch von Michelin Rambert gesprochen. Ah, das ist es also. Ja, du siehst, nichts von Bedeutung. Und wegen dieser Unterhaltung machst du dir so viel Sorgen, dass du so elend aussiehst? Ach, was? Dabei glaubte ich, all das wäre vergessen. Du weißt, woran ich denke. Ja, Chérie, natürlich. Ich habe dir nie verheimlicht, dass Micheline und ich eine Zeit lang verlobt waren. Wenn sie nicht gestorben wäre, hätte ich sie sicher geheiratet. Aber das wäre ein Irrtum gewesen. Ich liebte sie nicht. Ich wusste noch nicht, was es heißt, eine Frau zu lieben. Ich weiß es erst, seitdem ich dir begegnet bin. Das glaubst du mir nicht, wahr, Chérie? Ja. Ja, Pierre. Ich liebe dich. Ich dich auch, Chérie. Warum bist du dann so niedergeschlagen, so entmutigt? Glaub mir doch, es ist nichts weiter. Colette, meinst du nicht, es wäre besser, wenn du mir sagst, was nicht in Ordnung ist? Ist es etwas, worüber deine Freundin gesprochen hat? Was hat sie dir gesagt? Pierre, du hast mir nie erzählt, wie sie gestorben ist. Aber doch. Ich habe es dir gesagt, ein Unfall. Ja, was für eine Art Unfall? Ich verstehe. Sie hat dir alle Einzelheiten erzählt. Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen, Pierre? Ach, wozu sollte das gut sein? Du hast kein Vertrauen zu mir gehabt. Darum geht es doch nicht, und das weißt du. Seit 4 Jahren habe ich versucht zu vergessen. Denn es war nicht meine Schuld. Man hat es nachgewiesen. Nicht allein jedenfalls. Ach, wäre sie mir bloß nicht nachgelaufen. Wie ist denn das genau vor sich gegangen? Deine Freundin wird es dir genau berichtet haben. Wir waren zum Wochenende bei Freunden zu Besuch, in der Umgebung von Bordeaux. Am Samstagabend waren uns die Zigaretten ausgegangen. Ich beschloss, den Wagen zu nehmen und welche im Dorf zu holen. Ich musste wenden und zunächst ein Stück rückwärts fahren. Es war stockdunkle Nacht. Ich habe Micheline weder gehört noch gesehen, als sie aus dem Haus lief, um mich zu begleiten. Als wir im Krankenhaus ankamen, war sie bereits tot. Es muss entsetzlich für dich gewesen sein. Das war es auch. Was danach kam, war nicht weniger schlimm. Die Untersuchung, die Polizei, die Verhöre. Warum? Es war doch nicht deine Schuld. Natürlich nicht. Aber im Gesetz ist eine solche Situation vorgesehen. Fahrlässige Tötung, Paragraph 319. Ja, und was hast du? 3 Monate Gefängnis mit Bewährung. Die Mindeststrafe. Natürlich haben die Zeitungen darüber berichtet. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass es mir danach unmöglich war, weiter in Bordeaux am Gericht tätig zu sein. Von einem Tag auf den anderen habe ich meine gesamte Klientel verloren. Ein Rechtsanwalt, der vorbestraft ist. So, nun weißt du alles, Colette. Und was wird jetzt geschehen? Jetzt? Ich verstehe nicht. Nein? Ist doch klar. Deine Freundin hat nichts Eiligeres zu tun, als diese großartige Geschichte herumzuerzählen. Aber denken Sie doch, der Mann von Colette de Privilly ist zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt gewesen. Kannst du dir den Skandal vorstellen, den das auslöst? Warum soll es einen Skandal geben, wo es doch ein Unfall war? Unfall oder nicht, was die Leute behalten werden, ist 3 Monate Gefängnis. Aber das ist doch lächerlich, Cherie. Du bist Rechtsanwalt, du hast eine Kanzlei. Alle Welt kennt dich. Meine Kanzlei? Sprechen wir von meiner Kanzlei. Meine einzigen Klienten sind Bauern aus der Umgebung, die mit ihrem Nachbarn streiten und die von mir verlangen, ihren Fall zu vertreten. Vorausgesetzt, es kommt sie nicht zu teuer. Da ist noch Garcin. Garcin, eine Fabrik im Weichbild von Paris, für die ich juristischer Berater bin. Deshalb fahre ich 2 Tage im Monat nach Paris, um die Prozessakten ihrer zahlungsunfähigen Kunden in Ordnung zu halten und ihre Streitsachen mit der Sozialversicherung. Aber Garcin, das ist Paris, nicht Amiens. Was macht das für einen Unterschied? Na, ganz einfach. In ein paar Tagen wird die ganze Stadt darüber lachen und meine wenigen Klienten nehmen mir ihre Akten weg. Man vertraut seine Interessen nicht einem vorbestraften Anwalt an. Pierre, ich bin sicher, dass du dich irrst. Deine Klienten werden dir treu bleiben. Die Leute achten dich. Warum bist du so pessimistisch? Warum versuchst du nicht zu kämpfen, dich zu verteidigen? Mich wie verteidigen? Gegen wen? Ich bin kein Kämpfer, das weißt du. Übrigens kann man nicht die Feindseligkeit einer ganzen Stadt abwehren. Nein, nein, Colette, es gibt nur eine Lösung. Du machst mir Angst, Pierre. Es gibt nur eine Lösung. Lass uns fortgehen aus Amiens. Du weißt aber doch, dass das unmöglich ist. Mama ist krank, ich kann sie nicht allein lassen. Bist du dir klar darüber, was das bedeutet? Für mich gibt es keine andere Wahl. Ich kann nicht bleiben. Du musst mich verstehen. Es ist eine Frage der Würde, der Selbstachtung. Nie werde ich mich darauf einlassen, dein Vermögen anzutasten. Ich muss hier weg. Pierre. Du willst mich verlassen? Das kann doch nicht sein. Nicht wahr, Pierre? Pierre, ich liebe dich. Ich dich auch, Cherie. Alles, was ich verlange, alles, was ich wünsche, ist in Ruhe mit der Frau zu leben, die ich liebe. Leider scheint mir dieses ganz einfache Glück verwehrt zu sein. Nein, Pierre, es gibt noch einen Weg. Meine Freundin hat noch niemandem etwas erzählt. Sie wird es morgen tun. Ich glaube nicht. Ich weiß, was ich tun muss, damit sie schweigt. Das wird dir nie gelingen. Doch, Cherie, es wird mir gelingen. Sei ohne Sorge. Ein Karo. 2 Trèfle. Passe. 2 Pik. 2 Sans-à-tout. 3 Karo. Ich passe. 3 Pik. Ich passe. Passe. Passe. Du bist dran, Pierre. Mhm. Ich geh schon. Bleib nur her. Wenn es für mich ist, ich komm sofort. Red nicht lange Spiel, lieber. Du bist dran. Hallo? Madame Sivry, erkennen Sie meine Stimme? Sie. Oh ja, wieder mal ich. Was wollen Sie von mir? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zurzeit, nur vorübergehend. Aber ich brauche in diesem Monat noch einmal Ihre Hilfe. Sie werden sich auf eine neue Zahlung gefasst machen müssen. 100.000 Francs, wie gewöhnlich. Es kommt nicht in Frage. Ich habe Ihnen gegeben, was Sie verlangt haben. In 4 Raten, wie abgemacht. Das ist vorbei. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Leider liegen die Dinge nicht so einfach, Madame. Halten Sie die Summe für morgen Nachmittag bereit, ja? Morgen, Dienstag. Nein. Und ich verbitte Ihnen noch einmal zu mir zu kommen. Dann werden Sie mir also einen Besuch abstatten, wie Sie möchten. Notieren Sie meine Adresse. Rue Charles Mercier, Nummer 216, 3. Etage links. Ich erwarte Sie. Hören Sie. Hallo. Wer war's? Falsch verbunden. Falsch verbunden? Ich dachte, ich habe dich sprechen gehört. Ja, bestimmt nicht. Ich habe gleich wieder aufgelegt. Dabei hatte ich wirklich den Eindruck. Ist sie nicht Geneviève? Ich habe nicht drauf geachtet. Mir geht's wie Pierre. Ich habe geglaubt, dich zu hören, Colette. Sag mal, was soll denn das bedeuten? Das ist ja eine wahre Inquisition. Oh, ich bitte dich, Cherie. Ich hab diese Überwachung satt. Du spitzelst mich andauernd. Was? Als ob ich Gott weiß, was für eine Missetat begangen hätte. Ich? Ja, du. Jetzt rufst du auch noch Gerard zur Hilfe. Ihr könnt die Partie ohne mich zu Ende spielen. Was ist denn mit dir los? Ist das wahr? Du überwachst deine Frau? Ach, selbstverständlich nicht. Jedenfalls erscheint mir ein Bridge zu dritt schwierig zu sein. Was meinst du, kommt sie wieder? Ich weiß nicht. Ich werde mal mit ihr sprechen. Vielleicht gelingt es mir, sie zu beruhigen. Ach, wenn dir das nicht unangenehm ist, Genevieve. Du hättest besser selbst gehen sollen. Ein Ehemann ist überzeugender als eine Freundin. Ich glaube nicht, dass Colette mich sehen will. Ach. Was ist eigentlich los, Pierre? Ich weiß nicht. Seit einiger Zeit ist sie merkwürdig. Sie hat dann Wandlung von Zärtlichkeit und dann plötzlich erstarrt sie zu Eis. Das kommt mir manchmal vor, als habe ich eine Fremde vor mir. Streitet ihr euch? Bisher eigentlich nicht. Heute Abend das erste Mal. Vielleicht ist sie überanstrengend. Wir sind gerade aus den Ferien zurück. Nein, das ist es nicht. Ich weiß nicht, worum es geht, aber seit ein paar Wochen verheimlicht Colette mir etwas. Du bist mein bester Freund, Gerard. Du bist sogar mein einziger Freund in dieser verdammten Stadt. Also kann ich dir die Wahrheit sagen. Die Wahrheit? Welche Wahrheit? Colette hat einen Liebhaber. Du bist verrückt. Nein, leider nicht. Sie hatte recht vorhin. Ich überwache sie. Du... Ja, ich verfolge sie zwar nicht auf der Straße, aber ich sehe mich um, ich horche. Na und? Es gibt kleine Einzelheiten, die nicht täuschen. Vorigen Monat zum Beispiel bin ich nur einen Tag in Paris geblieben. Ich bin gleich Dienstagabend wieder nach Hause gekommen, ohne Colette zu verständigen. Ich habe Pfeifenasche in einem Aschenbecher gefunden. Eines Tages habe ich die Abwesenheit von Colette benutzt, um in ihrem Schreibtisch zu stöbern. Ich weiß nicht, was ich zu entdecken hoffte. Briefe vielleicht. Waren welche da? Nein, sie sind vorsichtig. Aber ich habe ihr Scheckheft gefunden. Ich habe die Abschnitte durchgeblättert. Na und? Zu Anfang der letzten 4 Monate hatte Colette jeweils eine sehr hohe Summe von der Bank abgehoben. Mein Rivale muss ein mittelloser junger Mann sein. Das ist so eine Art von Typ, der den Frauen gefällt. Ach, ich weiß nicht, warum ich dir das alles erzählt habe. Wahrscheinlich musste ich mal mit jemand darüber sprechen. Ich bin dein Freund, Pierre. Ich weiß. Vor ein paar Monaten, gerade vor unseren Ferien, habe ich Colette vorgeschlagen, aus Amiens fortzugehen und uns woanders niederzulassen. Warum habt ihr es nicht getan? Sie hat nicht gewollt. Ihrer Mutter wegen. Hat sie wenigstens gesagt. Weißt du, Pierre, du tust mir leid. Ehrlich, das muss hart sein. Härter, als du dir vorstellen kannst. Dieser Anruf zum Beispiel vorhin. Glaubst du, dass... Natürlich, das war er. Morgen ganz früh fahre ich nach Paris. Sie haben sich verabredet. Und du tust nichts? Du reagierst nicht? Ich kann nicht. Ich warte. Sie wird es schließlich leid werden. Und dann kommt sie zu mir zurück. Geduld, siehst du. Das ist die einzige Waffe, die mir geblieben ist. Bist du es, Pierre? Ja, guten Abend, Cherie. Ach, du bist schon hier. Es ist früher als gewöhnlich. Ja, die Straßen waren leer. Ich konnte schnell fahren. Ich bin froh, dass du da bist, Cherie. Wenn du wüsstest, wie lang mir die Tage vorkommen, wenn du in Paris bist. Wirklich? Wirklich. Hast du zu Abend gegessen? Ja, in einem Motelrestaurant. Ach, rat mal, wen ich in Paris getroffen habe. Ja, ich weiß nicht. Sanz? Legris. Ja, mindestens 2 Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Erwartest du jemanden? Nein. Und du? Niemanden? Um diese Zeit, wer mag denn das bloß sein? Wir werden es gleich wissen. Ja, herein. Madame, es ist ein Polizeiinspektor. Was? Ein Polizeiinspektor? Was will er denn? Er hat gefragt, ob Monsieur und Madame da wären. Ja gut, lassen Sie ihn herein. Ja, Madame. Ich frage mich, was er hier will. Vielleicht habe ich vergessen, ein Strafmandat zu bezahlen. Ach, was, ein Polizeiinspektor bemüht sich nicht um 10 Uhr abends wegen eines unbezahlten Strafmandats. Rechtsanwalt Sibri? Ja? Inspektor Dufour von der Kriminalpolizei. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Und ja, es ist ziemlich spät. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Ich möchte nur von Ihnen hören, ob Sie einen gewissen Rastaud kennen. Henri Rastaud. Rastaud? Liebe Güte, nein. Und Sie, Madame? Ich auch nicht, Herr Inspektor. Nehmen Sie bitte Platz. Danke sehr, das ist aber sonderbar. Rastaud hat in seinem Notizbuch unter dem Datum von vorgestern Montag notiert, Sivry gegen 21 Uhr anrufen. Es gibt noch andere Sivrys in Amiens. Es muss sich um einen Namenswerter handeln. Aber wer ist eigentlich dieser Monsieur Rastaud? Das ist eine recht zwielichtige Person mit mehrfachen Vorstrafen. Betrug, Diebstahl, Unterschlagung. Sie haben wahrscheinlich gedacht, ich wäre sein Anwalt, nicht? Leider sind Sie auf einer falschen Fährte, Herr Inspektor. Ich führe nur Zivilprozesse. Strafsachen sind nicht mein Ressort. Und dieser Herr ist nicht mein Klient. Übrigens wird er Ihnen das selbst bestätigen. Das würde mich wundern. Rastaud ist gestern Abend ermordet worden. Wir suchen seinen Mörder. Colette? Colette, Chérie, was hast du? Nichts weiter. Ein leichter Schwindelanfall. Ich werde mich einen Augenblick hinlegen. Natürlich, komm, stütz dich auf mich. Ich bin gleich wieder da, Herr Inspektor. Ja, lassen Sie sich Zeit. Während Sie Madame Sivry begleiten, da werde ich mal telefonieren, wenn Sie erlauben. Aber bitte. Michel? Ja, ich bin's. Gibt's was Neues? Gut. Ich bin bei Rechtsanwalt Sivry. Ich glaube, ich werde noch einige Zeit brauchen. Ja, es lässt sich gut an. Ich habe den Eindruck, wir sind auf dem richtigen Wege. Einverstanden. Bis nachher. Tut mir leid, der Zwischenfall, Herr Inspektor. Der Mann war uns unbekannt. Aber meine Frau ist sehr sensibel und dein Mord, nicht wahr? Was für ein Typ war er denn? Äußerlich ein hübscher Kerl, sehr elegant, selbstsicher. Er hat zahlreiche Geliebte gehabt, immer reiche Frauen. Er hatte großen Geldbedarf. Wie ist er umgebracht worden? Mit einer Bronzefigur niedergeschlagen in seiner Wohnung. Nach Meinung des Gerichtsmediziners ist das gestern Abend passiert, zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Man hat keine Kampfspuren gefunden. Er ist von hinten heimtückisch erschlagen worden. Er muss den Mörder gekannt haben. Und die Fingerabdrücke? Tja, der Täter hat die Statue, die Türgriffe und so weiter sorgfältig abgewischt. Alles, was ermöglicht hätte, den Mörder mit Sicherheit zu identifizieren. Ich verstehe. Haben Sie eine Spur? Ein paar Indizien. Besonders einen Brief. Wir haben ihn zusammengeknüllt im Papierkorb gefunden. Da er von gestern datiert ist, da haben wir gedacht, er könnte interessant sein. Es ist der Brief einer Frau. Ach. Ich möchte nicht indiskret erscheinen, aber dieser Brief... Ich habe ihn in der Aktentasche. Wollen Sie ihn sehen, Herr Rechtsanwalt? Nur aus Neugierde. Als Anwalt interessiert man sich immer für kriminelle Affären. Ja, versteht sich. Hier ist er. Danke. Warum haben Sie mir diesen Brief gezeigt, Herr Inspektor? Weil Sie ihn sehen wollten. Sie sollten ihn noch einmal aufmerksam lesen. Ich bin vorbeigekommen, aber es war niemand da. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns unbedingt noch heute sehen, während mein Mann in Paris ist. Er ist mit zwei Initialen unterzeichnet. C.C. Das habe ich gesehen. Was beweist das? Es gibt viele Frauen, deren Initialen C.C. sind. Sie vergessen das Notizbuch. Montagabend, 21 Uhr, Sivry anrufen. Rastaud hatte nicht geschrieben, Rechtsanwalt Sivry. Er hat auch nicht geschrieben, Colette Sivry. Es wird mir ein leichtes sein, eine Schriftexpertise einzuholen. Sehen wir den Dingen ins Gesicht, Inspektor. Dieser Brief ist von meiner Frau geschrieben, gut. Sie kannte diesen Mann, das ist nicht zu bestreiten. Es ist leider auch sicher, dass sie Wert darauf legte, dass ich es nicht weiß. Aber das ist eine persönliche, private Frage, die nur uns angeht. Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen? In dem Maße, wie es die Untersuchung zulässt, gewiss. Die Untersuchung? Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass Sie meine Frau verdächtigen. Es ist meine Pflicht, allen Möglichkeiten nachzugehen. Aber das ist absurd. Ich kenne meine Frau, Herr Inspektor. Sie ist unfähig, eine solche Tat zu begehen. Hören Sie, unfähig. Sie war das nicht. Ich bin ganz sicher. Ich wünsche Ihnen, dass Sie recht behalten, aber ich werde Madame Civry verhören müssen. Ist das unbedingt nötig? Ich muss wissen, was sie gestern Abend gemacht hat. Das kann ich Ihnen sagen. Sie ist hier im Haus gewesen. Woher wissen Sie das? Waren Sie nicht in Paris? Doch, aber ich habe angerufen, zweimal. Um welche Zeit? Zuerst gegen 19 Uhr. Ich habe aus meinem Hotel angerufen, bevor ich zum Abendessen ging. Und dann habe ich nochmal gegen Mitternacht angerufen, als ich aus dem Kino kam. Sie kann zwischen Ihren beiden Anrufen fortgegangen sein. Wollen Sie Madame Civry jetzt bitte holen, Herr Rechtsanwalt? Colette? Colette, wie fühlst du dich? Besser. Ist er noch da? Ja. Kannst du mitkommen? Madame, ich möchte... Einen Augenblick, Herr Inspektor. Mir liegt daran, meiner Frau etwas zu sagen, bevor Sie Ihre Fragen stellen. Colette, Chérie, es hat keinen Zweck zu lügen. Der Inspektor weiß, dass du diesen Mann kanntest. Übrigens hatte ich seit einiger Zeit auch einen Verdacht. Ich habe ihn sogar Gérard gegenüber vor 2 Tagen geäußert. Aber Pierre... Nein, Colette, lass mich ausreden. Wenn du willst, werde ich mit all meiner Liebe vergessen, was zwischen dir und diesem Rastor geschehen ist. Und ich hoffe, es wird bald nur noch ein böser Traum sein. Das wollte ich dir sagen. Danke, Pierre. Du bist so lieb zu mir. Sie wollten mich etwas fragen, Herr Inspektor. Haben Sie Rastor am gestrigen Tage gesehen? Nein. Sind Sie nicht zu ihm gegangen? Ich bin am späten Vormittag vorbeigegangen. Er war nicht da. Und zu dieser Zeit haben Sie diesen Brief dagelassen? Ja. Sind Sie am Abend noch einmal hingegangen? Nein. Sie sollten den Rat Ihres Mannes befolgen. Es ist zwecklos, wenn Sie lügen. Inspektor! Sie fahren einen italienischen Wagen, ein weißes Cabriolet, leicht zu erkennen. Gegen 22.45 Uhr haben 2 junge Leute auf ihrem Heimweg diesen Wagen vor dem Haus stehen sehen, in dem Rastor wohnte. Colette, das stimmt doch nicht, nicht wahr? Du warst das nicht. Also antworte doch, sag was. Sie haben recht, Herr Inspektor. Ich hätte nicht lügen sollen. Was sagst du da? Also ist das wahr? Du bist zu ihm gegangen? Ja, Pierre. Zwischen deinen beiden Anrufen. Er hatte mich abends angerufen, um sich mit mir für 10:30 bei ihm zu verabreden. Ich musste ihn unbedingt sprechen. Ich habe geläutet, aber es hat niemand geöffnet. Ich habe eine Weile gewartet und gehofft, er würde nach Hause kommen. Schließlich bin ich gegangen. Also ist das wahr? Du bist gestern Abend zu ihm gegangen und ich Trottel, ich war bereit zu vergessen, zu verzeihen. Mir verzeihen? Aber es gibt nichts zu verzeihen. Nein, wirklich? Das kann man nicht verzeihen. Du hast ihn umgebracht. Nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Du, Colette, meine Frau, du hast deinen Liebhaber erschlagen. Mein Liebhaber? Du bist verrückt. War nicht mein Liebhaber. Du warst die Geliebte von diesem Kerl, das ist doch klar. Meine Geliebte, du hast ja nichts begriffen, überhaupt nichts. Das genügt. Lüge nicht weiter. Dieser Brief, den die Polizei gefunden hat, deutlicher geht's doch nicht. Wir müssen uns unbedingt heute noch sehen, während mein Mann in Paris ist. Das hast du für einen Liebesbrief gehalten. Das ist doch nicht möglich. Du lügst seit Monaten. Ich flehe dich an, Pierre. Nein, sei still. Ich will nichts mehr von dir hören. Verzeihung. Ich meinerseits möchte gerne, dass Madame Civry uns die Art ihrer Beziehung zu Rastor genauer erklärt. Dieser Mann war ein Erpresser. Ein Erpresser? Ja. In 4 Monaten hat er von mir 400.000 Franc erpresst. Wie denn? Er drohte, einen Vorfall aufzudecken, der meinen Mann angeht. Mich? Was ist denn das schon wieder für eine Geschichte? Erinnerst du dich an die Unterhaltung, Pierre, die wir vor unseren Ferien über Micheline Rambert gehabt haben? Natürlich. Das war, nachdem deine Freundin aus Bordeaux dich besucht hatte. Es hat niemals eine Freundin aus Bordeaux gegeben. Rasteau war es, der mir davon erzählt hat. Er hat mir gedroht, alles publik zu machen, wenn ich ihm kein Geld gäbe. Er war abgrundtief gemein. Er hat zu verstehen gegeben, dass Mama den Skandal nicht überleben würde. Colette, ist das wahr? Ja, Pierre. Ich erinnere mich an unsere Unterhaltung. Ich hatte dir vorgeschlagen, von hier fortzugehen, weit weg. Du hast gemeint, du könntest deine Mutter nicht allein lassen. Da habe ich gesagt, ich müsste allein gehen. Ja, Pierre. Das hast du nicht zulassen wollen. Nein, Pierre. Du bist mein Mann, ich liebe dich. Und ich habe geglaubt. Ich schäme mich. Ich bitte dich um Verzeihung, Cherie. Du konntest ja nicht wissen. Was war denn das für ein Vorfall, mit dem Rasteau sie erpresste? Ach, das ist eine alte Geschichte, die die Polizei nichts angeht. Wenn Sie Wert darauf legen, erzähle ich sie Ihnen einmal. Aber nicht heute Abend, das ist sehr spät. Tut mir leid, aber ich habe Madame Sivrie noch Fragen zu stellen. Na, dann morgen. Jetzt braucht meine Frau Ruhe. Nein, Pierre. Mir ist es lieber, wir werden damit gleich fertig. Ich höre, Herr Inspektor. Rasteau hat Sie am Montagabend angerufen, nicht wahr? Ja. Was wollte er? Geld. Noch einmal. Er hat von mir verlangt, ich soll es ihm am nächsten Tag ins Haus bringen. Haben Sie das getan? Nein. Ich war entschlossen, ihm zu sagen, es wäre vorbei. Ich würde ihm nichts mehr geben. Dabei hatten die Umstände sich seit seinem ersten Besuch nicht geändert. Für Sie war das Risiko das gleiche. Ich hatte die Absicht, ihn zu warnen, dass ich ihn anzeigen würde, sollte er einen Skandal verursachen. Erpressung ist eine strafbare Handlung. Um ihm das zu sagen, wollte ich ihn sprechen. Kurzum, Sie wollten ihn bluffen. Unterstellen wir, Rasteau erpresste Sie. Unterstellen wir auch, Sie wollten nicht mehr zahlen. Aber vor dem Skandal hatten Sie gestern genauso viel Angst wie vor 4 Monaten. Sie wollten ihn um jeden Preis verhindern. Rasteau riskierte sehr viel mehr als einen Skandal, wenn ich ihn angezeigt hätte. Er hätte bestimmt den Mund gehalten. Sie dachten es, aber Sie waren nicht sicher. Sie haben den ganzen Tag darauf gewartet, dass er Sie anruft. Stundenlang haben Sie am Telefon gesessen, aber es läutete nicht. Sie haben gegrübelt. Sie haben eine Lösung gesucht, um diesen Erpresser loszuwerden, um ihn sich endgültig vom Hals zu schaffen. Achten Sie genau auf das, was Sie sagen, Herr Inspektor. Sie sind gegen 22:30 zu Rasteau gegangen. Er hat ihn aufgemacht. Nein! Er hat Sie eingelassen, überzeugt, Sie würden das Geld bringen. Das ist nicht wahr. Er war nicht da. Einen Augenblick hat er Ihnen den Rücken zugewandt. Da haben Sie die Bronzefigur gepackt. Seien Sie still! Das ist falsch, falsch! Ich habe ihn nicht umgebracht. Herr Inspektor, ich lasse nicht zu, dass Sie meine Frau... Pierre, bring ihn zum Schweigen. Ich flehe dich an. Lass mich nicht allein. Aber nein, Colette, ich lasse dich nicht allein. Du musst dich beruhigen, Cherie. Inspektor, Sie befinden sich in einem ungeheuerlichen Irrtum. Ich bedauere sehr, aber die Indizien, die auf Madame Sivrie hinweisen, sind ausreichend, um eine Verhaftung... Das ist doch nicht wahr. Nein, Sie werden mich doch nicht verhaften. Pierre, tu doch etwas. Du bist doch Anwalt. Du weißt, worauf es jetzt ankommt, Pierre. Du hast recht, Colette. Ich weiß, worauf es ankommt. Herr Inspektor, meine Frau ist unschuldig. Woher wissen Sie das, Herr Rechtsanwalt? Weil ich es bin, der Henri Rasteau getötet hat. Sie? Ich habe Ihnen gesagt, ich hätte gegen 7 Uhr meine Frau angerufen. Dann wäre ich essen gegangen und danach ins Kino. In Wahrheit aber bin ich nach Amiens gefahren. Ich bin in seine Wohnung gegangen und habe ihn erschlagen. Dann bin ich nach Paris zurückgefahren. Wirklich? Warum haben Sie ihn umgebracht? Ich glaubte, er wäre der Liebhaber meiner Frau. Es ist entsetzlich. Ich werde verrückt. Ich habe es getan, um unser Glück zu retten, Colette. Ich wollte dich behalten. Für mich ganz allein. Rasteau wusste bestimmt, wer Sie sind. Er hatte also allen Grund, misstrauisch zu sein. Trotzdem hat er Ihnen seine Tür geöffnet? Hat er Sie in seine Wohnung gelassen? Besser noch, er hat Ihnen sogar Gelegenheit gegeben, ihn hinterrücks zu erschlagen? Wir haben miteinander gesprochen. Ich habe sein Vertrauen gewinnen können. Sie haben ihm Vertrauen eingeflößt, während Sie ihn für Ihren Rivalen hielten und bereit waren, ihn umzubringen. Herzlichen Glückwunsch. Die Ironie schenke ich Ihnen. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie sich entschlossen, diesen Mord zu begehen? Im Laufe des Tages, während ich in Paris war. Ihr Verbrechen war also vorsätzlich? Ich verstehe das nicht. Sie sind Rechtsanwalt, Sie wissen, wie eine Morduntersuchung vor sich geht. Trotzdem haben Sie nicht versucht, sich ein scheinbar solides Alibi aufzubauen. Etwas anderes als ein Abendessen im Restaurant und ein Kinobesuch. Das ist im Allgemeinen die erste Sorge der Verbrecher. Ich habe nicht gedacht, dass Sie mich verdächtigen würden. Sie haben also keinerlei Vorsorge getroffen. Sonderbar. Wie haben Sie Namen und Adresse von Rastoux erfahren? Ich? Nun, Herr Anwalt, ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ich verweigere die Antwort. Ich werde alle notwendigen Erklärungen vor dem Untersuchungsrichter abgeben. Sie verweigern die Antwort, weil Sie Rastoux überhaupt nicht kannten. Ich habe Ihnen vorhin erst seinen Namen genannt und Ihnen gleichzeitig seinen Tod mitgeteilt. Ich wiederhole, ich habe ihn getötet. Pierre, ich kann es nicht glauben. Ich auch nicht. Hören Sie, Herr Rechtsanwalt, ich verstehe vollkommen, wie Ihnen ums Herz ist. Sie selbst haben erklärt, Sie schämen sich, dass Sie Madame Civry zu Unrecht verdächtigt haben, Sie zu betrügen. Wahrscheinlich wollen Sie es wieder gut machen, indem Sie die Schuld auf sich nehmen. Ich erkläre Ihnen zum wiederholten Mal, dass meine Frau unschuldig ist. Nein, Ihre Frau ist schuldig. Nein. Und ich werde es beweisen. Madame Civry, haben Sie nicht behauptet, Rastoux wäre nicht zu Hause gewesen, als Sie gegen 22.30 Uhr zu ihm gegangen sind? Ich habe geläutet. Er hat nicht aufgemacht. Doch, er hat aufgemacht. Er hat Sie eingelassen und Sie haben ihn erschlagen. Das ist nicht wahr. Bevor Sie gegangen sind, haben Sie von den Möbeln und allen Dingen, die Sie berührt hatten, Ihre Fingerabdrücke abgewischt. Trotzdem haben Sie einen Beweis Ihrer Anwesenheit zurückgelassen. Einen Beweis? Warum haben Sie davon nicht früher gesprochen? Sie haben ja keine Zeit dazu gelassen. Wir haben bei Rastoux dieses Päckchen Zigaretten entdeckt. Man sieht es selten in Frankreich. Das sind doch wohl die, die Sie gewöhnlich rauchen, Madame. Hm? Ja. Ach, das bedeutet gar nichts. Hunderte von Leuten rauchen die gleichen Zigaretten. Das stimmt schon. Dieses Päckchen aber gehört Madame Civry. Es wird Ihre Fingerabdrücke aufweisen. Das Labor wird Sie identifizieren. Wo haben Sie es gefunden? Unter der Leiche. Rastoux hat es offenbar im Fallen mitgerissen. Madame Civry scheint es nicht bemerkt zu haben. Sie konnte es nicht sehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nehmen Sie mich mit, damit das ein Ende hat. Ich nehme an, Sie werden die Verteidigung Ihrer Frau übernehmen, Herr Rechtsanwalt. Nein, ich nicht. Sie hat den besten Anwalt nötig, der sich finden lässt. So, Herr Rechtsanwalt Civry, hier bitte, nehmen Sie Platz. Danke, Herr Inspektor. Ich habe Sie hier aufs Revier gebeten, um Ihre Aussage zu Protokoll zu nehmen. Sie kennen die Verwaltungsformalitäten. Unsere Unterhaltung von gestern Abend vor der Verhaftung von Madame Civry hatte nur offiziösen Charakter. Ich verstehe. Wie geht's meiner Frau? Oh, nicht schlecht. Natürlich unter den gegebenen Umständen. Ich habe versucht, sie zu sehen. Aber man hat mir keine Genehmigung erteilt. Sie können sie sprechen, sobald der Untersuchungsrichter die Anklageschrift ausgefertigt hat. Wann wird das stattfinden? Wahrscheinlich heute Abend. Sie führen eine sehr gute Ehe, nicht wahr? Madame Civry hat mir erzählt, unter welchen Umständen Sie geheiratet haben, ohne Wissen der Familie, beinahe heimlich und sogar ohne einen Ehevertrag. Ja, Herr Inspektor. Wir sind ein sehr glückliches Ehepaar. Das ist mir gestern Abend klar geworden, als Sie für Ihre Frau die Schuld auf sich genommen haben. Dabei wussten Sie genau, dass Sie keine Chance hatten, mich zu überzeugen. Reden wir bitte nicht mehr davon. Es war absurd, ich gebe es zu. Was erhofften Sie sich davon? Ich weiß nicht. Vielleicht Zeit zu gewinnen. Ich wusste wohl, dass ich Sie nicht lange hinters Licht führen könnte. Sie hätten mich nur danach zu fragen brauchen, wie die Wohnung von Rastoux eingerichtet ist. Und ich wäre Ihnen jede Antwort schuldig geblieben. Ich hatte einfach den Kopf verloren, als ich merkte, dass Sie meine Frau verhaften wollten. Ich hätte sonst was getan, um mir das Gefängnis zu ersparen. Ich liebe meine Frau, Herr Inspektor. Ich weiß. Ich habe heute Morgen mit einem Ihrer Freunde gesprochen. Gérard Vergenis. Ja, ja. Wir hatten vor 2 Tagen eine lange Unterhaltung. alles mir erzählt. Ihre tiefe Zuneigung zu Madame Sivry hat ihn sehr gerührt. Wenn ich nur geahnt hätte, dass es sich um einen Erpresser handelte. Oh ja, einen Erpresser. Apropos, wir haben die Akte von Rastaud bekommen. Er war ein Spezialist in Diebstahl und Betrug, aber wegen Erpressung war er bisher noch nicht angeklagt. Madame Sivry scheint sein erstes Opfer gewesen zu sein. Trauriger Vorzug. Ich frage mich, was ihn dazu getrieben hat, so spät eine Erpresserkarriere zu beginnen. Betrüger geben selten ihr Spezialfach auf. Dazu bedarf es besondere Umstände. Es könnte ja sein, dass er einen Komplizen gehabt hat. Ein Komplizen? Naja, also jemanden, der Sie, Monsieur, vielleicht seinerzeit in Bordeaux gekannt hat, der von Ihrer Verurteilung gewusst und Rastaud davon erzählt haben könnte. Möglich. Aber warum hat dieser geheimnisvolle Komplize nicht selbst gehandelt? Vielleicht hatte er Gründe dafür, im Hintergrund zu bleiben. Wer weiß. Ihre Frau kannte ihn möglicherweise. Dann wäre Rastaud nur eine Art Mittelsmann gewesen, mit dem sein Chef die Beträge geteilt hätte, die von Madame Sivry abgeliefert worden sind. Ach, das ist reichlich kompliziert. Nicht so sehr. Und das könnte den Tod von Rastaud auf eine ganz andere Art erklären. Sie wollen sagen, dass meine Frau dann unschuldig wäre? Das ist nicht unmöglich. Nehmen wir mal einen Augenblick an, dieser geheimnisvolle Komplize existiert. Gestern Morgen findet Rastaud den Brief, den Madame Sivry ihm hinterlassen hat. Der Wortlaut ist klar, das kann so nicht weitergehen, wir müssen uns unbedingt sprechen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, Ihre Frau will nicht mehr zahlen. Rastaud wird unruhig, er setzt sich mit seinem Komplizen in Verbindung. Um ihn zu fragen, was er machen soll? Richtig. Der andere wittert sofort die Gefahr. Rastaud hat an dieser regelmäßigen gefahrlosen Einnahmequelle Geschmack gefunden. Wenn Ihre Frau sich weigert, länger der Erpressung nachzugeben, könnte er gut ein neues Opfer suchen. Und er hat eins. Ein besonders verwundbares. Wen? Den Komplizen selbst. Warum? Er hat nichts zu befürchten. Na, Verzeihung. Diese Person legt Wert darauf, im Dunkel zu bleiben und durch Mittelsmänner zu handeln. Rastaud wird das ausnutzen, um dem Komplizen zu drohen, er werde ihn an ihre Frau verraten. Es sei denn, er tritt an die Stelle von Madame Sivry und zahlt seinerseits. Das erscheint mir ganz unmöglich. Aber gut, nehmen wir an, die Dinge hätten sich so abgespielt. Welche Instruktionen würde er Rastaud gegeben haben? Zunächst beruhigt er ihn. Er versichert ihm, ihre Frau werde schließlich nachgeben und schlägt ihm vor, Madame Sivry anzurufen und sie für 22.30 Uhr zu sich zu bestellen. Wenn dieser Mann fürchten musste, Rastaud würde ihn an meine Frau verraten, dann hätte er die beiden nicht veranlasst, sich am gleichen Abend zu treffen. Vielleicht wusste er, dass Rastaud nicht mehr in der Lage sein würde zu sprechen, wenn Madame Sivry bei ihm eintrifft. Sie meinen, er wäre der Mörder? Ja. Tötet er Rastaud, hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat sich eines unbequemen Komplizen entledigt und er hat Madame Sivry den Mord in die Schuhe geschoben. Ach, das ist reine Fantasie. Wer könnte ein Interesse daran haben, meine Frau unter Anklage zu bringen? Sie. Ich? Sind Sie verrückt? Sie haben ein raffiniertes Spiel getrieben, Sivry. Und Sie haben es gut gespielt. Ich wäre fast darauf hereingefallen. Als Sie sich gestern selbst beschuldigt haben, wollten Sie mir vorführen, wie sehr Sie Ihre Frau lieben. In Wirklichkeit aber hassen Sie Ihre Frau. Ach, Ihre Behauptungen sind so absurd, dass ich mir nicht mal die Mühe mache, sie zu widerlegen. Ihre Frau ist schön, jung und reich. Sie hat viele Freunde. Sie sind ein Anwalt ohne Vermögen, ohne Klientel. Das leugne ich nicht. Eine Menge Leute in dieser Stadt sind der Ansicht, dass meine Frau eine Mésalliance einging, als sie einen kleinen, mittellosen Anwalt heiratete. Man hat nicht versäumt, es mich in den 2 Jahren, die wir hier wohnen, oft genug fühlen zu lassen. Die gleichen Leute, die meine Klienten hätten sein können, haben sich lieber an meine Kollegen gewandt. Ich glaube, die Erklärung ist einfacher. Die potenziellen Klienten haben nicht lange gebraucht, um festzustellen, dass sie ein talentloser Anwalt sind. Danke. Darum haben sie ihr Büro gemieden. aber man findet sich nicht leicht damit ab, für inkompetent gehalten zu werden. Sie haben sich lieber eingeredet, Sie seien die Zielscheibe für die Feindseligkeit der ganzen Stadt. Und warum diese Feindseligkeit? Wegen Ihrer Frau. Ihrer Frau haben Sie Ihr berufliches Versagen zur Last gelegt. Ach, diese Unterhaltung ist lächerlich, Herr Inspektor. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Aber doch, Sie verstehen sehr gut. Was Sie vor allem an Ihrer Frau hassen, das ist Ihr Vermögen. Ihr Vermögen? Da Sie so gut informiert sind, sollten Sie wissen, dass ich es nie angerührt habe. Richtig. Madame Sivry hat es mir offen gesagt. Sie haben immer darauf bestanden, Ihre persönlichen Ausgaben durch Ihre Honorare zu decken. Das bedeutet, dass Sie armselig, ja knausrig leben müssen. Aber in Ehren. Dieser Schatz, der da neben Ihnen schlief, der machte Sie rasend. Aber die Gewohnheit ist eingefahren. Es gibt für Sie kein Zurück mehr. Sie verlangen nichts von Ihrer Frau. Das ist das Bild, das Sie von sich hergestellt haben. Anspruchslos, ohne materielle Interessen. Herr Inspektor, ich muss Sie bitten, vorsichtig mit Ihren Worten zu sein. Sie gehen zu weit. Und dann eines Tages begegnen Sie Rasteau, der gerade in Amiens ansässig geworden ist. Was für eine wunderbare Gelegenheit. Sie schlagen ihm eine Partnerschaft vor. Eine Partnerschaft, die jedem von Ihnen monatlich 50.000 Francs einbringen wird. Und keiner von Ihnen denkt etwa daran, nach 4 Monaten damit aufzuhören. Bewundere die Fruchtbarkeit Ihrer Fantasie. Ich frage mich, was Sie sich noch alles ausdenken werden. 50.000 Francs monatlich sind nicht zu verachten. Aber diese Erpressung brachte Ihnen etwas weit Wichtigeres ein. Sie nahmen Rache. Sie ließen Ihre Frau bluten für Ihre Misserfolge, für Ihre ganze Mittelmäßigkeit. Und Monat für Monat zahlte sie in dem Glauben, Ihren Ruf damit zu schützen. Brachte sie dieses Opfer für Sie. Ach, Sie reden Unsinn, Inspektor. Es ist fast komisch. Aber vorgestern wäre der ganze Prachtbau beinahe zusammengestürzt. Ihre Frau wollte nicht mehr zahlen. Sie müssen große Angst gehabt haben, Sivry. Aber Sie haben nicht lange gefackelt, um die richtige Lösung zu finden. Rasteau töten. Rasteau töten. Und den Verdacht auf Ihre Frau lenken. Immer besser. Und wenn meine Frau verhaftet ist, beschuldigt, verurteilt. Was werde ich Ihrer Ansicht nach tun, hä? Sie werden sich scheiden lassen. Eine Scheidung, die Sie ohne die geringste Schwierigkeit erhalten werden, nachdem das Schwurgericht Madame Sivry verurteilt hat. Und da Sie ohne Ehevertrag, das heißt in Gütergemeinschaft, verheiratet sind, steht Ihnen die Hälfte des Vermögens von Rechts wegen zu. Ach, genug der Hirngespinste. Jetzt fordere ich Beweise. Für meine Schuld. Tatsachen. Als Sie Dienstagabend gegen 19 Uhr in Ihr Hotel gegangen sind, haben Sie Ihre Frau angerufen. Wie ich Ihnen gesagt habe. Gut, aber was Sie mir nicht gesagt haben, ist, dass Sie auch einen Anruf bekommen haben. Wer hat Sie angerufen? Ach, ich erinnere mich nicht. Warten Sie, ja, es war Gassin. Gassin? Mein Pariser Kunde, bei dem ich den Nachmittag verbracht hatte. Er wollte mir mitteilen, dass ich ein paar Unterlagen vergessen hatte. Die Telefonistin des Hotels hat ausgesagt, dass Ihr Anrufer mehrmals am Nachmittag versucht hat, Sie zu erreichen. Ich bezweifle, dass Monsieur Gassin in Ihrem Hotel angerufen hat, während Sie bei ihm waren. Also, wer war dieser Anrufer, der Sie so dringend sprechen wollte? Ein Freund. Seinen Namen, Adresse bitte? Sie antworten nicht. Dann werde ich Ihnen sagen, wer es war. Es war Rasteau. Ihr Komplize. Er hat Ihnen den Brief von Madame Sivry vorgelesen. In diesem Moment ist Ihnen klar geworden, welche Gefahr auf Sie zukam, und Sie haben sich entschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Sie sind in Ihren Wagen gestiegen, aber das haben Sie uns ja gestern Abend erklärt. Jetzt gehen Sie zu weit, Herr Inspektor. Ich erinnere Sie daran, dass es Gesetze gegen Verleumdung gibt. Es gibt auch welche gegen falsche Zeugenaussagen. Sie haben gesagt, Sie hätten Rasteau nicht gekannt. Das ist richtig. Nein, das ist falsch. Ich habe in Bordeaux recherchieren lassen, welche Verbindung zwischen Ihnen und Rasteau aus der Vergangenheit bekannt ist. Vor 7 Jahren, Sie waren gerade bei Gericht zugelassen, ist Rasteau vor dem Strafgericht von Bordeaux zu 5.000 Francs verurteilt worden, wegen Zechprellerei. Was geht das mich an? Sein Verteidiger war niemand anderes als ein gewisser Rechtsanwalt Sivry. Und der Angeklagte hat sogar betont, dass Sie ein Freund von ihm wären. Ja und? Selbst wenn es stimmt, alles beweist nichts. Wohingegen die Anklagepunkte, die meine Frau belasten, gegen Ihre Frau erhobenen Anklagepunkte sind nicht viel wert. Abgesehen von dem Päckchen Zigaretten. Dieser überwältigende Beweis dafür, dass sie bei Rastaud gewesen ist. Ich gestehe Ihnen, dieses Päckchen Zigaretten hat mich nachdenklich gemacht. Es tut mir sehr leid für Sie. Da ist ein Mörder, der seine Fingerabdrücke sorgfältig beseitigt, aber ein Päckchen Zigaretten vergisst, das ihn unfehlbar verrät. Denn die Fingerabdrücke sind von Ihrer Frau. Sie haben selbst gesagt, das Päckchen wäre von der Leiche verdeckt gewesen. Sie hat es nicht bemerkt. Madame Sivry hat mir berichtet, dass Sie, wenn Sie gemeinsam ausfahren, im Allgemeinen Ihren Wagen nehmen, Monsieur Sivry. Ihre Frau raucht viel. Um nicht zu riskieren, dass ihr die Zigaretten knapp werden, lässt sie immer ein Päckchen bei Ihnen im Handschuhfach. Natürlich trägt dieses Päckchen die Fingerabdrücke Ihrer Frau. Und nur Ihre. Weil Sie eine andere Marke rauchen. Sind Sie mit Ihrem Wagen gekommen? Ja. Ich könnte den Inhalt des Handschuhfachs nachprüfen lassen. Ist das wirklich nötig? Ich bin überzeugt, dass das Zigarettenpäckchen nicht darin liegt. Sie haben es unter die Leiche von Rastaud geschoben, nachdem Sie ihn erschlagen haben. Sie haben es gut angelegt, Inspektor. Aber hoffen Sie nicht, mich zu einem Geständnis zu bringen. Sie haben nur indirekte Beweise. Stimmt. Tut mir leid. Damit werden Sie vielleicht Ihren Kopf retten. Ich werde sogar mildernde Umstände bekommen. Daran zweifle ich. Die Geschworenen werden Ihnen nicht verzeihen, dass Sie versucht haben, die Schuld auf Ihre Frau zu wälzen. Meine Frau? Sie werden sie natürlich freilassen. Das ist schon geschehen. Während Sie vorhin auf mich gewartet haben, habe ich Sie nach Hause begleitet. Ach, das hätte ich ahnen sollen. Also hat sie gewonnen, wie immer. Dabei habe ich diesmal geglaubt. Ich werde Ihnen was sagen, Inspektor. Als wir geheiratet haben, liebte ich Sie wirklich. Erst im Laufe der Zeit ist alles anders geworden. Wäre sie nur nicht so reich gewesen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.